alles, was man selber schafft. Doch wer gibt dir dann auch Kraft, wenn du deine Grenzen spürst? Gibt der Fortschritt Sicherheit? Sicher ist nur, dass die Zeit, die abläuft und dann Ewigkeit, die Wahrheit offenbart. Und verstehst nicht, Beine und gehst nicht, einen Willen und stehst nicht zu dem, was du sagst. Du hast Augen und siehst nicht, ein Herz und du liebst nicht, hast Hände und gibst nicht, selbst den nicht, der fragt. Ständig tickt und mahnt die Uhr, du sagst, du glaubst. Ehrlich mal, warum? Du meinst zu glauben, sei doch dumm, nur weil man Gott nicht fühlt. Ein Blinder sieht es völlig klar, was du nicht siehst, ist dennoch wahr. Gottes Reich ist greifbar nah, Liebe hält die Welt.